Text 2. Stefan Ross und Stefanie Hertel über die Liebe. Liebe ist für mich, einen festen Freund zu haben, einen Freund in dieser Liebe finden, und Gott sei Dank kann ich sagen, die Stefanie ist mein bester Freund. Ich rede über ihr die ganzen Probleme ab. Wir machen alles miteinander, wir gehen durch dick und dünn, wir können durchs Feuer gehen. Für mich ist Liebe wichtig, ja. Liebe ist, ja. Liebe ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Schönes. Und es gehört einfach zum Leben, glaube ich, mit dazu. Wer nicht liebt, der kann auch nicht leben. Glaube ich jedenfalls. Viele sagen, es ist schwer, wenn man beruflich und privat zusammen ist. Aber ich glaube, wir kommen da ganz gut klar. Wir verstehen uns auf der Bühne gut und verstehen uns privat natürlich noch besser. Ganz klar. Und es macht uns unheimlich viel Spaß, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Wir sind zwar ein Duo, aber auch getrennt haben wir immer noch unsere Karrieren. Also es laufen praktisch 3 Karrieren, kann man sagen, gemeinsam und jeder einzeln. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur noch zusammen auftreten wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wenn ich einmal